oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Up A Day Folge. Es geht im Prinzip um einen Nachtrag zu einer Android App. Ich hatte neulich gerade mal darüber gesprochen. Jetzt spreche ich nochmal darüber. Die Rede ist von SlideJoy, Geld verdienen. Gehen wir noch einmal kurz die technischen Daten durch. Wir haben die aktuelle Versionsnummer 2.0.8, erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher. Die Größe steht nirgends, die Dateigröße. Aber die App hat bei 78.753 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,4 Sternen. Ich würde sagen, ganze 5 Sterne wäre es die auf jeden Fall wert. Ich schaue einmal kurz, die Funktion lese ich euch mal kurz vor. Geld verdienen mit Neuigkeiten und Werbung auf einem intelligenten Sperrbildschirm. Erleichtere dir die Anzeige von Benachrichtigungen und Lieblings-Apps auf dem Sperrbildschirm und verdiene dabei auch noch Geld. Sammle Karats, die du gegen echtes Geld oder Gutscheine eintauschen kannst. Sieh dir wichtige Neuigkeiten und passende Werbung auf deinem Sperrbildschirm an. Neuigkeiten, Angebote und Werbung auf dem Sperrbildschirm sind auf dich persönlich zugeschnitten. Die verdiente Summe wird täglich aktualisiert. SlideJoy bietet insgesamt 12 zusätzliche Einlösoptionen für die Belohnungen, die du durch bloßes Entsperren deines Telefons erhältst. Schnelle Bargeld-Auszahlung. Als ich neulich darüber gesprochen habe, beziehungsweise das muss bestimmt schon 2-3 Monate her sein, denke ich, da hatte ich es doch nicht geschafft, eine Geldauszahlung zu kriegen. Ihr installiert die App, ihr stellt sie als Sperrbildschirm ein und bekommt dann Werbung angezeigt auf dem Sperrbildschirm. Für jedes Entsperren des Gerätes kriegt ihr eine bestimmte Menge von der Karate-Währung. Habt ihr 2000 Karate zusammen, dann könnt ihr euch die auszahlen lassen. Das geht einfach über PayPal. Dann kriegt ihr für 2000 Karate kriegt ihr 2 Dollar, für 3000 Karate 3 Dollar. 3 Dollar war neulich, jetzt am 18. gestern habe ich das per PayPal mir auszahlen lassen und davon bleiben dann irgendwie 2,61 €, glaube ich, nach dem aktuellen PayPal-Umrechnungskurs übrig. Das Ganze geht wirklich ganz hervorragend. 4 Auszahlungen haben schon geklappt. Erhöhten Akkuverbrauch kann ich nicht feststellen. Es hat noch den Vorteil, dass ihr auch gleich noch News angezeigt bekommt, wenn ihr das wollt. Auf dem Sperrbildschirm, ihr wischt dann einfach nach oben, beziehungsweise ihr könnt nach unten wischen, dann habt ihr noch die Recent Apps und so weiter, werden euch angezeigt. Schöne App, funktioniert einwandfrei, das soll der Nachtrag gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.